Erster Gott sprach wieder zu mir. Zweiter Menschensohn, schaue nach Süden. Sprich gegen das Land im Süden. Dritter sagt zum Wald im Süden, höre Gott. Gott macht ein Feuer an. Das Feuer verbrennt alle Bäume. Alle Menschen sehen das Feuer. Vierter, alle Menschen sehen es. Gott hat das Feuer gemacht. Es geht nicht aus. Fünfter, ich sagte, ach, Herr Gott. Die Leute sagen, er erzählt nur Geschichten. Sechster, Gott sprach wieder zu mir. Siebter Menschensohn, schaue nach Jerusalem. Sprich gegen den Tempel. Sprich gegen das Land Israel. Achter sagt zu Israel, Gott sagt, ich ziehe mein Schwert. Ich töte gute und böse Menschen. Neunter, mein Schwert kommt gegen alle Menschen. Es geht vom Süden bis zum Norden. Zehnter, alle Menschen wissen dann, Gott hat das Schwert gezogen. Er steckt es nicht wieder weg. Elfter, du, Menschensohn, weine laut. Zeige deinen großen Schmerz vor allen Menschen. Zwölfter, die Leute fragen, warum weinst du? Sag ihnen, eine schlimme Nachricht kommt. Alle Herzen haben Angst. Es passiert wirklich. Dreizehnter, Gott sprach wieder zu mir. Vierzehnter Menschensohn, sag den Menschen, ein Schwert ist bereit. Es ist scharf und sauber. Fünfzehnter, es ist scharf für den Kampf. Es glänzt wie ein Blitz. Die Strafe kommt jetzt. Sechzehnter, das Schwert ist bereit für die Hand. Ein Mörder nimmt es in die Hand. Siebzehnten, schreie laut, Menschensohn. Das Schwert kommt gegen mein Volk. Es kommt gegen die Chefs von Israel. Achtzehnter, es ist eine Prüfung. Die Strafe kommt sicher. Das sagt Gott. Neunzehnter Menschensohn, klatsche in die Hände. Das Schwert schlägt oft zu. Es ist ein Schwert für den Tod. Zwanzigster, die Menschen haben große Angst. Viele Menschen sterben an den Toren. Das Schwert glänzt hell. Einundzwanzigster, Schwert, schlage nach rechts. Schwert, schlage nach links. Geh überall hin. 22. Auch ich klatsche in die Hände. Dann ist mein Zorn vorbei. Ich, Gott, habe das gesagt. 23. Gott sprach wieder zu mir. 24. Menschensohn, zeichne zwei Wege. Der König von Babel nimmt diese Wege. Mach ein Schild an den Weg. 25. Ein Weg geht zur Stadt Rabba. Der andere Weg geht nach Jerusalem. 26. Der König von Babel steht an der Kreuzung. Er fragt seine Götter nach dem Weg. 27. Er wählt den Weg nach Jerusalem. Er will die Tore kaputt machen. Er baut Türme für den Krieg. 28. Die Menschen in Jerusalem glauben das nicht. Aber der König zeigt ihre Schuld. Er nimmt sie gefangen. 29. Gott sagt, ihr zeigt eure Sünden. Alle sehen eure bösen Taten. Darum werdet ihr gefangen. 30. Du böser Chef von Israel. Deine Zeit ist jetzt zu Ende. Deine Strafe kommt. 31. Nimm die Krone ab. Alles wird anders. Die Kleinen werden groß. Die Großen werden klein. 32. Alles wird kaputt sein. Nichts bleibt so wie früher. Dann kommt der richtige König. 33. Menschensohn, sprich über das Volk Ammon. Sie lachen über Israel. Sag ihnen, ein Schwert ist bereit. 34. Eure Träume sind falsch. Eure Wahrsager lügen. Das Schwert kommt an euren Hals. 35. Stecke das Schwert wieder weg. Ich richte dich in deiner Heimat. Dort, wo du geboren bist. 36. Ich schütte meinen Zorn über dich. Mein Feuer brennt gegen dich. Böse Männer zerstören dich. 37. Du wirst wie Holz im Feuer sein. Niemand denkt mehr an dich. Ich, Gott, habe das gesagt.